Kapitel 15. Das Hilfspersonal des Hospiz Park Lane bestand aus 162 Deltas, zweier Bukanowski-Gruppen von je 84 rothaarigen weiblichen und 78 dunkelhaarigen, dolichocephalen männlichen Zwillingen. Abends um 6 traten diese beiden Gruppen zu Arbeitsschluss allesamt in der Eingangshalle des Hospiz an, wo der stellvertretende Subschatz-Controller ihnen ihre Soma-Ration aushändigen würde. Aus dem Fahrstuhl geriet der Wilde mitten unter sie. In Gedanken war er woanders, beim Tod, bei seinem Schmerz und seiner Reue. Ganz mechanisch und achtlos schob er sich daher durch die Menge. »Wer schubst denn da so? Wo wollen Sie denn hin?« Aus größerer oder geringerer Höhe quiekten und brummten aus vielen Kehlen nur zwei Stimmen. Endlos vervielfältigt wie in einem Spiegelkabinett wandten sich ihm verärgert zwei Gesichter zu. Ein glattgesichtiger, sommersprossiger Mond mit einem Hof orangeroten Haars und eine schmale, schnabelnasige Vogelmaske mit stoppeligem Zweitagesbart. Nur allmählich drangen ihre Worte und die Rippenstöße ihrer spitzen Ellbogen durch seine Umnachtung. Dann wurde er sich wieder der äußeren Realität bewusst, sah sich um, erkannte, was er sah, erkannte darin mit flauem Magen, mit Schrecken und Ekel das wiederkehrende Delirium seiner Tage und Nächte, den Albtraum wimmelnder, ununterscheidbarer Gleichheit. Zwillinge, Zwillinge! Wie Maden waren sie schändend über das Mysterium von Lindas Tod gekrochen. Wie Maden, nur größer, ausgewachsen, krochen sie auch jetzt über seinen Kummer und seine Bußfertigkeit. Er blieb entsetzt stehen und sah sich wild um, musterte den ihn umzingelnden Khaki-Mob, den er um Haupteslänge überragte. »Wie viele herrliche Geschöpfe hier!« Die klingenden Worte verhöhnten ihn. »Wie schön die Menschheit ist! O schöne neue Welt!« »Soma-Ausgabe!« verkündete eine kräftige Stimme. »Der Reihe nach, bitte! Nicht bummeln da hinten!« Eine Tür war aufgegangen, man hatte Tisch und Stuhl in die Halle getragen. Die Stimme gehörte einem flotten jungen Alpha, der mit einer schwarzen, stählernen Kassette erschien. Ein zufriedenes Raunen ging durch die wartenden Zwillinge. Sie vergaßen den Wilden. Alle Aufmerksamkeit galt der Kassette, die der junge Mann auf dem Tisch abgestellt hatte und nun aufschloss. Der Deckel wurde zurückgeklappt. »Oh!« machten die 162 gleichzeitig wie Zuschauer bei einem Feuerwerk. Der junge Mann entnahm der Kassette eine Handvoll winziger Pillendöschen. »Nun«, erklärte er energisch, »vortreten bitte!« »Der Reihe nach! Und keine Rempeleien!« Der Reihe nach und ohne Rempelei traten die Zwillinge vor. Zwei Männer, dann eine Frau, wieder ein Mann, dann drei Frauen, dann... Der Wilde sah zu. »O schöne neue Welt!« »O schöne neue Welt!« In seinem Kopf nahmen die klingenden Worte eine neue Tonart an. Sie spotteten seinem Elend und seiner Reue, spotteten mit einem ganz abscheulichen Unterton zynischer Verachtung. Hatten sie aber eben noch auf den niederen Schmutz die abstoßende Hässlichkeit des Albtraums verwiesen, so bliesen sie nun plötzlich zum Angriff. »O schöne neue Welt!« Miranda kündete von der Möglichkeit des Schönen, der Möglichkeit selbst, den Albtraum in etwas Gutes und Edles zu verwandeln. »O schöne neue Welt!« Es war eine Aufforderung, ein Auftrag. »Keine Rempeleien, bitte!« polterte der stellvertretende Subschatz-Controller. Er knallte den Deckel der Geldkassette zu. »Ich breche die Ausgabe sofort ab, wenn keine Ruhe einkehrt!« Die Deltas murrten, schubsten noch ein bisschen und verstummten. Die Drohung zeigte Wirkung. Entzug des Soma. Entsetzliche Vorstellung. »Schon besser«, sagte der junge Mann und klappte den Deckel wieder auf. Linda war eine Sklavin gewesen. Linda war tot. Andere sollten in Freiheit leben und die Welt schön werden. Eine Wiedergutmachung, eine Pflicht. Und plötzlich stand dem Wilden leuchtend klar vor Augen, was er zu tun hatte. Als wäre eine Jalousie hoch, ein Vorhang beiseite gezogen worden. »Also«, sagte der stellvertretende Subschatz-Controller. Die nächste Khaki-Frau trat vor. »Halt!« rief der Wilde mit lauter, weithin hörbarer Stimme. »Halt!« Er bahnte sich einen Weg zu dem Tisch vor. Die Deltas guckten verdattert. »Fort!« murmelte der stellvertretende Subschatzcontroller halblaut. »Der Wilde!« Ihm wurde mulmig. »Hört mich an, ich bitte euch!« rief der Wilde redlich. »Hört mich meine Sache führen!« Er hatte noch nie öffentlich gesprochen, und es fiel ihm sehr schwer, die rechten Worte zu finden. »Nehmt dieses furchtbare Zeug nicht! Es ist Gift! Gift!« »Hören Sie, Mr. Savage«, sagte der stellvertretende Subschatzcontroller mit einem begütigenden Lächeln, »wenn Sie vielleicht die Freundlichkeit besäßen. Gift! Für Seele wie Körper!« »Tja, nun, wenn ich dann vielleicht mit der Ausgabe fortfahren dürfte, seien Sie doch so nett.« Mit der zaghaften Freundlichkeit dessen, der sich einem notorisch bösartigen Tier nähert, tätschelte er dem Wilden den Arm. »Wenn Sie erlauben.« »Niemals!« rief der Wilde. »Hören Sie, alter Knabe!« »Werfen Sie es weg, das ganze furchtbare Gift!« Die Worte »werfen Sie es weg« drangen durch den Mantel dumpfer Verständnislosigkeit ins Bewusstseinsmark der Deltas. Zorniges Raunen erhob sich. »Ich komme, euch die Freiheit zu bringen«, wandte sich der Wilde an die Zwillinge. »Ich komme...« Der stellvertretende Subschatzcontroller hörte den Rest nicht mehr. Er war aus der Halle geschlüpft und schlug rasch eine Telefonnummer nach. »Nicht bei sich daheim, nicht bei mir, nicht bei dir«, zählte Bernard auf. »Nicht im Aphroditeum, nicht im Center oder an der Hochschule. Wo kann er nur stecken?« Helmholtz zuckte bloß mit den Achseln. Sie waren in der Annahme von der Arbeit heimgekehrt, der Wilde werde sie an einem ihrer üblichen Treffpunkte erwarten, aber von dem Kerl fehlte jede Spur. Was ärgerlich war, weil sie vorgehabt hatten, in Helmholtz viersitzigem Sportikopter eine kleine Spritztour nach Biarritz zu unternehmen. Sie würden zu spät zum Essen kommen, wenn er nicht bald auftauchte. »Geben wir ihm noch 5 Minuten«, sagte Helmholtz. »Wenn er dann nicht aufkreuzt, müssen wir...« Telefonläuten unterbrach ihn. Er nahm ab. »Hallo, am Apparat?« Dann, nach längerem Lauschen, der Fluch. »Fort im Flivver, ich komme sofort.« »Was ist los?« fragte Bernard. »Ein Bekannter vom Hospiz Park Lane«, sagte Helmholtz. »Der Wilde ist dort. Scheint durchgedreht zu sein. Jedenfalls ist es dringend. Kommst du mit?« Zusammen hasteten sie den Korridor hinab zu den Fahrstühlen. »Gefällt es euch etwa, Sklaven zu sein?« rief der Wilde gerade, als sie das Hospiz betraten. Sein Gesicht war gerötet, seine Augen brannten vor Entrüstung und Feuereifer. »Gefällt es euch, Babys zu sein? Ja, Babys! Quäkende, spuckende Babys!« fügte er hinzu, von der viehischen Blödheit eben derjenigen dazu verleitet, ihnen Beleidigungen an den Kopf zu schleudern, die er zu erretten gekommen war. Die Schmähungen prallten jedoch an ihrer dickfälligen Dummheit ab. Die Deltas glotzten ihn aus leeren, dumpfgrollenden Augen an. »Ja, spuckend!« schrie der Wilde fast. Trauer und Reue, Mitgefühl und Pflicht. Sie alle waren vergessen, waren gewissermaßen in einem lodernden, überwältigenden Hass auf diese weniger als nur menschlichen Monster aufgegangen. »Wollt ihr nicht frei, nicht Männer sein? Begreift ihr nicht mal, was Mannestum und Freiheit sind?« Zorn machte ihn eloquent. Er fand jetzt mühelos die Worte, sie sprudelten nur so. »Nicht?« wiederholte er, erhielt aber keine Antwort auf seine Frage. »Gut«, fuhr er grimmig fort, »dann werde ich sie euch lehren. Ich werde euch zwingen, frei zu sein, ob ihr wollt oder nicht.« Er stieß ein Fenster zum Innenhof des Hospiz auf und begann mit vollen Händen die kleinen Pillendöschen mit Soma-Tabletten hinauszuwerfen. Einen kurzen Moment schien der Khaki-Mob wie versteinert vor Schreck und Staunen über das Spektakel eines solch mutwilligen Sakrilegs. »Er ist verrückt«, zischte Bernard mit großen Augen. »Sie werden ihn umbringen. Sie...« Plötzlich stieg aus 100 Kehlen ein Schrei, der Mob brandete bedrohlich auf den Wilden zu. »Fort, steh ihm bei«, stöhnte Bernard und wandte den Blick ab. Hilf dir selbst, dann hilf dir fort!« Lachend, ja juchzend, drängte sich Helmholtz Watson durch die Menge. »Frei! Frei!« brüllte der Wilde und pfefferte weiter mit der einen Hand Soma in den Hof, während er mit der anderen die ununterscheidbaren Gesichter seiner Angreifer boxte. »Frei!« Und plötzlich stand Helmholtz an seiner Seite. »Der gute alte Helmholtz!« und boxte mit. »Endlich, Männer!« und warf zwischendurch ebenfalls mit vollen Händen Gift durchs offene Fenster. »Ja, Männer! Männer!« bis kein Gift mehr da war. Er hob die Kassette und zeigte dem Mob schwarze Leere. »Ihr seid frei!« Aufheulend warfen sich die Deltas mit verdoppelter Wut vor. Am Rande des Schlachtgetümmels zögernd murmelte Bernard, »Sie sind erledigt«, um dann von einem unerwarteten Impuls getrieben vorzustürzen zu ihrer Unterstützung, es sich anders zu überlegen, stehen zu bleiben, beschämt wieder vorzustürzen, es sich anders zu überlegen und sich endlos vor beschämender Unschlüssigkeit zu winden. Überzeugt, sie müssten dran glauben, wenn er ihnen nicht zu Hilfe eilte, überzeugt, er werde dran glauben, wenn er es tue, als, Fort sei Dank, Einsatzkräfte mit Schutzbrillen und schweinsrüsselig in ihren Gasmasken die Halle stürmten. Bernard flog ihnen entgegen. Er fuchtelte mit den Armen. Das war Aktion. Er unternahm etwas. Er rief mehrmals »Hilfe!« jedes Mal lauter, um sich einreden zu können, dass er half. »Hilfe! Hilfe! Hilfe!« Einsatzkräfte schoben ihn aus dem Weg und gingen ans Werk. Drei Männer mit geschulterten und festgeschnallten Spritzkanonen pumpten dicke Wolken Soma-Dampf in die Luft. Zwei weitere machten sich an einer tragbaren Synthi-Musikbox zu schaffen. Mit Sprühpistolen bewaffnet, die mit einem starken Betäubungsmittel beschickt waren, schoben sich vier andere Kollegen durch die Menge und schalteten systematisch, Strahl um Strahl, die verbissensten Kämpfer aus. »Schnell! Schnell!« brüllte Bernard. »Wenn Sie sich nicht beeilen, bringen Sie sie um!« »Oh!« Seines Gebrabbels überdrüssig hatte einer vom Einsatztrupp ihm eine Ladung aus seiner Sprühpistole verpasst. Ein, zwei Sekunden lang wankte Bernard auf Beinen, die knochenlos geworden zu sein schienen, sehnenlos, muskellos, Stangengelee und schließlich nicht einmal mehr das, sondern Wasser. Er sank als Häuflein zu Boden. Da ertönte mit einem Mal aus der Synthi-Musikbox eine Stimme, die Stimme der Vernunft, die Stimme des Wohlwollens. Es wurde die Soundtrack-Rolle der synthetischen Anti-Randalen-Rede Nummer 2, mittelstark, abgespult. Sie kam ganz von nicht existierendem Herzen. »Aber, liebe Freunde«, sprach die Stimme in einem so herzergreifenden Ton, mit einem solch unendlich zärtlich vorwurfsvollen Timbre, dass selbst die Augen der Einsatzkräfte hinter den Gasmasken vorübergehend feucht wurden. »Was soll das bedeuten? Warum seid ihr nicht all glücklich und gut zueinander? Glücklich und gut«, wiederholte die Stimme, »miteinander in Frieden, in Frieden.« Sie bebte, sank zu einem Flüstern herab und erstarb zunächst. »Ach, ich möchte euch so gerne glücklich sehen«, setzte sie wieder ernstlich sehnsuchtsvoll ein. »Ich möchte euch so gerne gut zueinander sehen. Bitte, bitte seid gut zueinander und...« Binnen zwei Minuten hatten die Stimme und der Soma-Dampf ganze Arbeit geleistet. Tränen überströmt umarmten und küssten sich überall Deltas. Ein Halbdutzend Zwillinge auf einmal in kollektiver Umklammerung. Selbst Helmholtz und der Wilde waren zu Tränen gerührt. Eine neue Charge Pillendöschen wurde aus dem Schatz-Control-Center gebracht, hastig eine neue Ausgabe organisiert, bis schließlich die Zwillinge sich zum Klang der warm zugeneigten Bariton-Abschiedsworte der Stimme blubbernd zerstreuten, als müssten ihnen die Herzen brechen. »Auf Wiedersehen, meine teuren Freunde, fort mit euch! Auf Wiedersehen, meine teuren Freunde, fort mit euch! Auf Wiedersehen, meine teuren Freunde, fort mit euch!« Als auch der letzte Delta gegangen war, schaltete eine Einsatzkraft den Strom ab. Die engelsgleiche Stimme verstummte. »Kommen Sie freiwillig mit?« fragte der Sergeant. »Oder müssen wir anästhesieren?« Er hob drohend die Sprühpistole. »Na gut, freiwillig«, antwortete der Wilde, der abwechselnd seine aufgeplatzte Lippe, eine Schramme am Hals und eine Bisswunde an der linken Hand befühlte. Das Taschentuch noch an die blutende Nase gedrückt, nickte Helmholtz sein Einverständnis. Wieder bei sich und gehfähig wählte Bernard diesen Augenblick, um sich so unauffällig wie möglich Richtung Ausgang zu verdrücken. »Hey, Sie da!« rief der Sergeant, und ein schweinsrüsseliger Kollege eilte los und legte dem jungen Mann eine Hand auf die Schulter. Bernard wandte sich mit entrüsteter Unschuldsmiene um. »Weglaufen? Nicht im Traum hatte er an dergleichen gedacht.« »Wofür Sie allerdings mich brauchen«, sagte er zu dem Sergeant, »kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.« »Sie sind doch mit den Festgenommenen befreundet, oder nicht?« »Nun«, meinte Bernard. Er zögerte. Nein, das konnte er nun wirklich nicht bestreiten. »Und wenn?« entgegnete er. »Dann los«, sagte der Sergeant und geleitete sie zur Tür und zum wartenden Einsatzwagen.